Greta Hobergs Mann hatte Krebs im Endstadium. Der pensionierte Lehrer litt unter sehr starken Schmerzen, konnte aber die verordneten Schmerzmittel nicht bei sich behalten, weil er ständig erbrechen musste. Er hat alle Tabletten ausgebrochen und er hat fürchterlich gelitten und wir wussten gar nicht mehr, was wir machen sollten, weil die Schmerztabletten nicht mehr ausreichten. Der Hausarzt wollte den Schwerstkranken in eine Klinik einweisen, doch der Patient und seine Familie wollten das nicht. Also begann Greta Hoberg, nach einem anderen Arzt zu forschen. Die Hobergs wohnen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Da war die Suche nach einem Schmerzmediziner eine Herausforderung. Doch Greta Hoberg fand ihn schließlich. Dieser Arzt, der kam morgens um 7, abends um 7, nachts um 12, um meinem Mann sein Schmerzmittel zu spritzen. Und ich danke dem lieben Gott jeden Tag, dass er uns diesen Arzt geschickt hat. Im Oktober 2007 ist Erich Hoberg gestorben, friedlich zu Hause in Gegenwart seiner Frau und seiner Tochter. Seine Frau hat ihn versorgt, unterstützt von Arzt und Sozialstation. Damit dies möglich wurde, musste Greta Hoberg allerdings eine weitere Herausforderung bestehen. Die Krankenkasse verweigerte die Kostenübernahme für das Pflegebett ihres Mannes. Die sagten, der erste Gutachter hat ja das Pflegebett abgelehnt und dann kommt nochmal ein Obergutachten und bitte gedulden Sie sich, es wird noch einige Zeit dauern, aber dann wird Ihre Sache weiterverfolgt. Daraufhin sagte ich, das kann ja sein, dass mein Mann bis dahin gestorben ist. Die Frau antwortete mir, da kann ich dann auch nichts für. Der Berliner Palliativmediziner Achim Rieger kennt derartige Geschichten. Schwerstkranke benötigen seiner Erfahrung nach eine Vielzahl von Rezepten. Allein an Gebühren und Zuzahlungen kämen schnell hohe Summen zusammen. Das sei aber nur ein Problem. Viel schwieriger ist dann immer noch die Bewilligung von Pflegestufen, die ja auch eine wichtige Rolle spielt bei der Pflege zu Hause. Und auch da muss man sagen, dass der Ablauf bei der Bewilligung einer Pflegestufe völlig inakzeptabel ist. Es käme durchaus vor, dass Patienten die Genehmigung eines notwendigen Pflegesatzes gar nicht mehr erleben. Leider sei es eine Tatsache, dass Angehörige von Schwerstkranken wahre Kämpfer sein müssen.